Aster on the beat. Watch out. Ich bin unterwegs, nachts in Berlin. Ich hab keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Ich hab keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Ich bin nur drauf auf Amphetamin. Ich bin unterwegs, nachts in Berlin. Ich hab keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Ich hab keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Ich bin nur drauf auf Amphetamin. Ich bin unterwegs auf Gin und auf Weed. Ich bin so Rap, ja, ich chill und bin süß. Ich schwöre, wenn die Tür noch einmal quietscht, hol ich meine Gun und ich schieß. Juicy, süß, abgebrüht. Sie sagen, tschüss, was ein Lied. Jeder, der hatet, bekommt NRW-Verbot. Bin auf den Streets, LKW verkokst. Ich weiß, wovon ich rede von nichts. Ich fülle diese Zeilen mit nichts, ich weiß, wovon ich rede von nichts. Ich hatte nie eine Waffe, kann man so nicht sagen. Meine Reime, meine Basse, meine Waffen. Ich bin unterwegs, nachts in Berlin. Ich hab keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Ich hab keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Ich bin nur drauf auf Amphetamin. Ich bin unterwegs, nachts in Berlin. Ich hab keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Ich hab keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Ich bin nur drauf auf Amphetamin. Ich hab keinen Bock, meine Schuhe auszuziehen. Denken sich meine Gäste und ich hasse sie. Hey, der Boden wird doch schmutzig. Sei mal nicht so ein Eimer, das ist nicht lustig. Flair, bitte entblocke mich auf Twitter. Das wäre sehr nett von dir, Dicker. Deine Tweets, ich hab immer so gelacht. Was soll das? Warum tust du das? Einkaufswagen voll, Bottega Veneta. Ich leide am Erfolg. Wer sind die Player, Hater? Egal wo, dann Juicy Gamer. Da war Rap. Ich bin unterwegs, nachts in Berlin. Ich hab keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Ich hab keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Ich bin nur drauf auf Amphetamin. Ich bin unterwegs, nachts in Berlin. Ich hab keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Ich hab keinen Bock, meine Waffe zu ziehen. Ich bin nur drauf auf Amphetamin.